Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit 3 Stunden Musik unterschiedlichster Couleur. Ich kann das, glaube ich, auch heute im Brustton der Überzeugung sagen und freue mich unter anderem auf eine britische Band, die ich in den letzten Tagen entdeckt und spontan in mein Herz geschlossen habe. Die Band The Hosts, die wir dann natürlich irgendwo innerhalb dieser 3 Stunden fast so gut versteckt wie die berühmt-berüchtigten Ostereier im Moment noch, dann aber natürlich finden und hören werden. Ansonsten geht's hier relativ langweilig los, nämlich mit einem Titel, den ich zuletzt schon hier an vorderster Stelle gespielt habe. Aber ich sage immer, Osterzeit ist Panda-Zeit und deshalb komme ich hier an diesem vorösterlichen Sonntag direkt mit einem doppelten Panda um die Ecke. Zunächst der goldene und dann der magische hinterher. We'll be right back. 1Live4, zwei Produzenten, beide gebürtig aus Großbritannien. Der Gold Panda eröffnet die kommende Body Language Volume 14 Compilation mit dem eben gehörten Titel If You Knew. Und der Magic Panda kommt aus Norwich in England. Titeltrack gerade gehört seiner EP Life is Elsewhere. Wir werden heute ein paar Tracks zumindest rund um den Franzosen Joachim und sein Label Tiger Sushi hören. Für mich Grund genug, auf einen Titel von Joachim selber zunächst zurückzugreifen, der bereits 11 Jahre auf dem Buckel hat. Phantoms, nämlich aus seinem damaligen Album, gleichnamigen Album aus dem Jahr 2003. Joachim. Wir sind hier bei 1Live4. Ich hoffe, es ist für uns alle in Ordnung, wenn ich setz mal hier ein paar Punkte. Genau, diesen Titel wirklich bis zum, ich finde das Ende gar nicht mal so bitter, sondern eher bis zum süßen Ende gespielt habe. Der stammt von dem Briten Mark E., den ich schon mit seinem Vorgängeralbum in allerbester Erinnerung habe. Und der pure Zufall will es, dass ich ihn in der letzten Woche als Remixer eines Azimuth-Titels gespielt habe. Jetzt kommt ein neues Album von Mark E. In 8 bis 10 Tagen sollte es raus sein. Es heißt Product of Industry. Und das nicht ganz umsonst. Wir haben hier zwar nicht unbedingt jetzt einen Industrial-Titel gehört, aber es gibt auf diesem Album sehr wohl eine ganze Reihe von Tracks, die mit schwerem Bang daherkommen und so zumindest von Ferne so leichte Industrial-Effekte, so Maschinenbeats schon symbolisieren. Ich habe gelesen, Mark E. ist im Norden Englands aufgewachsen in einer Familie, deren Mitglieder tatsächlich größtenteils in der Schwerindustrie beschäftigt waren, Metallindustrie. Er selber hatte dort zeitweilig auch einen Job, den er dann verlor. Und das war für ihn die große Chance, sich einem Metier zuzuwenden, was er bis dato eher nebenbei in seinem Leben hatte mitlaufen lassen, der Musik eben. Insofern ist das in mehrfacher Hinsicht ein sehr stimmiger Albumtitel, Product of Industry, ein Produkt eben der Industrie, die ihn am Ende des Tages nicht wollte, sodass Mark E. jetzt Tracks macht. House Techno Tracks nachzuhören auf eben diesem Album. Davor hatte ich einen älteren Titel von Joachim gespielt und auch beiläufig erwähnt, dass ich in den französischen Elektrokosmos, der sich um ihn und sein Label Tiger Sushi rankt, heute hier und da mal hineingreifen möchte. Das habe ich bereits getan mit dem Track, der vor Mark E. und nach Joachim lief, von einem Typen, der sich Die nennt. Das hat jetzt nichts mit Sterben oder mit abgrundtiefem Pessimismus zu tun, sondern der Mann schreibt sich D, kleines Y und dann wieder großes E. Das sieht selbst auf einer Länge von 3 Buchstaben, die womöglich so etwas wie, ja, eigentlich blond heißt das, glaube ich, heller färben, die, auf einer Länge von 3 Buchstaben so eine gewisse Konfusion symbolisieren mit dem großen, kleinen und dann wieder großen Buchstaben. Und genauso konfus im angenehmsten Sinne ist das neue Album dieses französischen Produzenten, aus dem ich eben einen Titel gespielt habe, mit dem gefährlichen Titel Cocktail Citron. Das klingt so nach easy Werbung, womöglich für die gleichnamige Automarke oder Cocktail. Sehr easy das Ganze, aber Vorsicht, der Mann hat verdammt harte Fallgruben auf diesem Album, lärmig, so ein bisschen harte Electronic Body Music Einflüsse hier und da. Das ist wie auf einem Schiff auf hoher See, wo man ständig so hin und her geworfen wird bei hohem Seegang. So wechselt sich das hier auf diesem Album ab. Das ist einer meiner absoluten Lieblinge derzeit. Cocktail Citron von Dai eben. Vielleicht kommen wir ja auf dieses Album heute Nacht, sonst im weiteren Verlauf dieser Sendung, die ja auch in der nächsten Woche laufen wird, noch zurück. Hier ist das amerikanische Duo Orcas mit einem Titel aus dem gerade erschienenen Album Yearling. Up pride, but always rotating. It's aus East London von der gebürtigen Schwedin Fatima, die bald ihr neues Album Yellow Memories herausbringen wird. Vorab gibt es diesen Track hier. Do you know any sweeter than also I can? I get a chance to speak my own language. I maybe I will forget. 4. Obwohl ich diesen Mann in der letzten Woche, glaube ich, zwei, möglicherweise sogar dreimal gespielt habe, von seiner Garage-Flanke her noch nicht porträtiert, zumindest was das neue Album betrifft. Dieser famose DJ Q aus Großbritannien mit einem eben Garage-Titel aus seinem Ineffable betitelten neuen Album. Und auch dieser junge Produzent aus Boston, Massachusetts in den USA war in der letzten Woche zu hören, RoboKid. Im Original Your Touch, ein Titel sehr uplifting mit leicht eingestreuten Breakbeats. Die Remixe gehen eher in die diepe Richtung, zumindest dieser hier, Your Touch im Afflay Remix. Ein großartiger Track, R&B könnte man es auch nennen. Bevor ich weitermache hier in dieser vorösterlichen Ausgabe von 1Live4, erlaubt vielleicht ein paar wenige Bemerkungen. Zunächst zur eben gehörten Musik. Abgeschlossen hatte ich das Ganze mit dem LA-Produzenten Teeps, dessen Estara-Album auf dem Brainfeeder-Album von Flying Lotus erschienen ist und mit großartigen, ja, ich möchte fast sagen, Shoegazer-artigen psychedelischen Sounds aufwartet. Für mich ist das ein richtig gutes Album. Davor hatte ich einen Mann aus Norwegen gespielt, der sich einreiht in die nicht unbeträchtliche Linie Schlange von Leuten, die sich in diesen leicht sentimentalen R&B, so ist der Begriff, für mich klingt das immer wie ein Hilfsbegriff bei dieser Musik, die mit sparsamsten Beats auskommt, mit hohen Kopfstimmen, Falsettgesängen und mit wuchtigen Synthesizer-Sounds, die so immer eine sehr träge schiebende Wirkung haben. Sei es drum, Tools ist mit Sicherheit einer, der oben auf der Skala anzusiedeln ist und dessen gleichnamiges Album jetzt in wenigen Tagen erscheinen wird. By Your Side hatte ich daraus gespielt. Dann möchte ich mich bei dieser Gelegenheit jetzt endlich mal bedanken dafür, dass mich doch wirklich viele Zuschriften dankenswerterweise zu der Frage erreicht haben, wie man denn nun das in Skandinavien gebräuchliche Ö schreibt, wenn man zum Beispiel eine Playlist von der Sendung anfertigen will und man hat Mö aus Dänemark gespielt. Ihr kennt das, dieses O mit dem Querstrich. Also ich muss gestehen, ich hätte nie geglaubt, dass es derart viele unterschiedliche Lösungswege gibt. Ich bin allen nachgestiegen, aber der für mich zumindest einfachste ist dann eben die Steuerungstaste. Darüber die Hochstelltaste parallel drücken und ebenfalls parallel zu diesen beiden die 7. Dann neuer Absatz gewissermaßen und das O, wahlweise groß oder klein, ist klar, hinterher und simsalabim, Ladies and Gentlemen, wir haben das Ö, das ich in Zukunft, wann immer ich Mö spielen werde, jetzt auch dann korrekt in der Playlist werde vermerken können. Etwa in der, die dieser Sendung folgen wird, denn ich mache mit Mö einfach mal weiter. Und weise bereits auf das hin, was danach kommen wird. Eine großartige, eine wunderbare Band aus dem Raum Sheffield. 5 Leute nennen sich The Hosts. Ihr Album, mutig, mutig in diesen Zeiten, letztlich aber vermutlich schon sehr schlau gedacht, denn wir alle wissen, Soft ist das neue Hard. So heißt das Album von The Hosts, Softly, Softly. Und darauf finden wir große, romantische, schwärmerische Nummern im Geiste von, sagen wir ruhig, Phil Spector oder in diesem Fall nicht Joy, sondern eben dem großartigen, leider bereits verstorbenen Roy Orbison. Eine Gruppe, bei der man, wenn man ihre Musik denkt, sich auch so ein bisschen zurück in die Geschichte wird denken können. Wir werden das gleich erleben. In die Zeit zum Beispiel der Postkutschen. Allerdings darf man solche Bemerkungen der Band gegenüber nie und nimmer machen. Denn einige aus der Gruppe, so fulminant die aussehen, so cool in ihren Anzügen und mit mächtigsten Backenbärten versehen, einige aus dieser Gruppe haben Angst vor Pferden, den Tieren, also die gemeinhin damals Postkutschen zu ziehen, pflegten. Nach dem Motto, wir haben Angst vor allen, die Zähne haben. Wir werden gleich The Hosts hören. Zunächst die gute Mö aus Dänemark. Turn I will show Don't be greedy. 4. Auf seiner neuen EP Inhuman präsentiert der Produzent Max Cooper grandiose Remixe, die Freunde von ihm anstellen. Jack Dixon hatte ich zuletzt ins Spiel gebracht. Ein anderer ist der Franzose Rodriguez Jr., den wir hier mit seiner Arbeit, seinem Remix von Supine hören. Davor habe ich Lian Weinhall gespielt aus seiner überlangen EP Music for the Uninvited, deren Tracks er, ich erwähnte das bereits bei anderer Gelegenheit, als Hommage an die Kassette auf eben einen solchen Kassettenrekorder aufgenommen hat, wodurch sich das Rauschen erklärt. Und davor, nach The Hosts, ein kleiner Rückgriff auf eine Band, die ich überhaupt noch nicht vergessen habe, natürlich. Darlings aus dem letzten Jahr, die in diesem Jahr mit ihrem Debütalbum Unterm Arm gewissermaßen Down Like Gold unter anderem Gäste des Haldern Pop Festivals sein werden. Man kann es nicht beweisen, es ist eher ein Gefühl, wenn ich jetzt ein Ehepaar ins Spiel bringe, nämlich Mike Paradinas und seine Ehefrau Lara Riggs Martin, dass die beiden in der Art und Weise, wie sie ätherischen Elektro-Pop kreieren, Electronics, mich so ein bisschen an ein Paar erinnern, das insbesondere in den 80er Jahren sehr aktiv war, aus der Asche gewissermaßen der britischen Band Throbbing Gristle entstanden ist, nämlich das Paar Chris and Cozy, das ich hier und heute jetzt nicht, will der Satz denn nicht zu Ende gehen, musikalisch mithabe, aber immerhin mal erwähnt haben wollte. Heterotic, so nennt sich das Duo, bestehend aus Mike Paradinas, der seinerseits Kopf des hochgeschätzten Planet Moo Labels ist, und seiner Frau eben. Die beiden greifen, wenn es denn zu Vocals auf den Tracks kommt, das ist mehrheitlich der Fall, allerdings nicht im jetzt kommenden Track, greifen sie auf einen französischen Sänger zurück. Wesley nennt er sich, bürgerlich Mathieu Lebert, sodass ich mal alle Namen erwähnt habe. Hier sind Heterotic mit Musik aus ihrem neuen, insgesamt zweiten Album Weird Drift. 1Live4. Ich greife ein Stichwort auf, nämlich Tiger Sushi, das Label um Joachim, auf dem auch dieses Album, das ich hier ausschnitthaft natürlich nur spielen konnte, von den Principles of Geometry, einem Duo aus Lille. Das heißt bezeichnenderweise Mainstream, also nicht Main wie der Hauptfluss, sondern der böse, der verschlagene Fluss. Mainstream aus dem Album der Principles of Geometry. Ein neues Lebenszeichen des britischen Elektronik-Duos, dessen Geschichte so lange zurückgeht in die 80er Jahre. Played, treue Vasallen gewissermaßen des Warp-Labels. Hawk Moth ist ein neuer Titel der beiden. Played. 4, schöne Late Night, fast schon Soundtrack-artige Affäre, hier mit Scarpa und Hypnophoniac, ein Titel, der ebenfalls ins sanft angetriebene Elektrofach schlägt und zudem von DMX-Crew, ich sage immer von der DMX-Crew, denn das ist eigentlich falsch, meines Wissens verbirgt sich nur einer hinter diesem legendären Projekt von DMX-Crew, remixed wird. Scarpa Hypnophoniac, jetzt erschienen. Davor hatte ich Plate gespielt, das habe ich glaube ich gesagt. Eine geschätzte Band aus den USA macht sich auf den Weg nach Deutschland für einige wenige Konzerte. Eins im Sektor am 15. Mai in Köln im Gebäude 9. Die Rede ist von The War on Drugs. Like this. Großartige Band mit ihrem groovenden Cosmic Rock, The War on Drugs, Lost in the Dream, das Album daraus Under Pressure. The Afghan Whigs mit einem neuen Album nach 16 Jahren, Due to the Beast. Beside you at the bottom of the lake. Linie. Zwei, drei Sätze noch zu den zuletzt gehörten Titeln. Zunächst die Afghan Whigs. Diejenigen unter euch, die vielleicht etwas jünger sind, werden die Gruppe nicht kennen. Kommt sie doch aus einer Zeit, so Stichwort Nirvana, Sub Pop, Grunge. Sub Pop, das entsprechende Label. Ende der 80er Jahre bis in die 90er Jahre hinein haben die Afghan Whigs großartige Platten gemacht und sind so, nach meiner Erinnerung, ist das so, aber auch darüber hinaus werden sie gerne so gesehen als die soulige Flanke des Sub-Pop-Labels. Diese Band, die dann aufhörte zu existieren, 16 Jahre kein Album machte. Und die Geschichte des neuen Albums ist eine unheimlich lange Geschichte, zu der unter anderem auch der amerikanische R&B-Sänger Usher zählt, mit dem zusammen die Gruppe nämlich vor einem Jahr ein denkwürdiges Konzert in Austin, Texas. Ja, jetzt hab ich's. Ohne es mir aufgeschrieben zu haben. In der letzten Woche wollten wir der Name dieser Stadt in Verbindung mit der Musikmesse, dem großen Festival South by Southwest, nämlich erst mit großer Verzögerung einfallen. Also da haben sie mit Usher gespielt und da reifte der Entschluss, es ohne Usher zwar, aber mit dessen musikalischem Direktor als jemand, der auch etwas, nämlich Musik zusteuerte, neu zu versuchen. Es gab natürlich auch Probleme, ich will hier keine Romane erzählen, aber der langjährige Gitarrist der Band, Rick McCallum, musste ausscheiden. Ich weiß nicht genau, welche persönlichen Probleme er hat. Es geht mich letztlich auch nichts an, aber er hat wohl welche, was der Grund war, dass die Band, insbesondere ihr Kopf, Greg Dulli, gesagt hat, Rick, das haut nicht mehr hin, das müssen wir ohne dich machen. Bring erst mal dein Leben in Ordnung. So jedenfalls äußert sich Greg Dulli in zahlreichen Interviews. Ich finde es interessant, dass als Gitarrist jemand mit hinzugekommen ist namens Mark McGuire. Der kommt von einer dreiköpfigen amerikanischen Band, die meines Wissens nicht mehr existiert, den Emeralds nämlich, die mit ihrer Musik Zeit ihrer Existenz eher in Avantgarde-mäßig orientierten Magazinen oder Shops abgehandelt wurden, eher eine Musik kreierten, die elektronischen Ursprungs war und die im Übrigen auch in dieser Sendung schon mal vorgekommen ist, die Emeralds, dieser Mark McGuire, jetzt eben auch in dieser Band. Und der eben gehörte Titel, ich möchte auch das noch erwähnen, ist für mich ein großartiges Beispiel für die Now, für die absolute Zeitgenössigkeit dieser Gruppe, die es da eben verstand, einen wunderbar schwebenden Titel im Grunde zu kreieren, auch wenn er kurz ist. Ein Highlight für mich aus diesem Album Due to the Beast, den ich habe, so gut es eben ging, überlaufen lassen in einen Titel der New Yorker Band Avaluna, deren Album Electric Balloon ich jetzt auch schon hier seit Wochen mit dem größtmöglichen Vergnügen spiele. Eine Gruppe, die so zwischen Soul, Jazz und Punk verhandelt und die mich gelegentlich auch mal an die amerikanische Band Shushu erinnert, etwa im eben gespielten kurzen Piece. So, jetzt können wir endlich weitermachen mit Chris Gano. Sleeping. the door let through, with a blanket on the window and the TV on. All the pictures are sleeping and the furnace weeping. I'll be in the snow when the sun comes. I'll be in the snow when the sun comes.

1 Live 4. Ich habe nach Chris Garneau eben einen länger zurückliegenden Titel der amerikanischen Band Mercury Rev gespielt. Holes nämlich, aus dem Jahr 98. Und spiele hier im Hintergrund einen Titel aus einer wunderbar lässig produzierten, schillernden Hausplatte, einem Album The Being of the Beautiful, so heißt das. Das Dasein des Schönen, vielleicht kann ich das so mal übersetzen, von Philipp Priebe, ein Mann, von dem ich zuvor noch nie gehört habe, um ehrlich zu sein. Wunderschönes Artwork auch auf dem Cover. Teichmotive oder Teichsumpfmotiv, sollte ich vielleicht besser sagen. Waldmotiv, alles sehr schön. Kinder rufen, jetzt wo bald Ostern ist, gibt sicherlich viele Kinder, die sich nach wie vor auf den Osterhasen freuen und das, was er zurücklässt, die Eier eben. Wenn ich mal in die Situation gekommen bin, für Kinder Eier zu verstecken, ich habe das oft an Ententeichen gemacht, denn allzu oft fragen die Kinder, wo ist denn jetzt verdammt nochmal dieser bekloppte Hase? Und ich habe dann immer gesagt, der schwimmt da auf dem Wasser, der ist von einem Zauberer in eine Ente verwandelt worden. Und meistens wurde mir das auch geglaubt. Thank you. 1 Live 4, eine durch und durch empfehlenswerte Compilation-Serie, kommt aus dem Hause des Münchner Labels Permanent Vacation, das sich traditionell um Musik aus den Bereichen Cosmic, Disco, aber auch krautige Einflüsse kümmert. If This Is House, I Want My Money Back, so heißt diese Compilation-Serie, die jetzt in die dritte Folge geht und unter anderem einen Beitrag bereithält. Genau den spiele ich, nämlich Enten heißt der, oder genauer Ducks, und er kommt von Mano Litov. Ducks, also nicht mit dem Säugetier, dem Ducks oder dem Börsenbegriff verwechseln. Ich meine hier tatsächlich die Enten. Ohne Flachs. Ich bin kein Ducks. We'll be right back. würde mich wirklich interessieren, wie Joachim aus Frankreich, schon mehrfach angesprochen, in der heutigen Sendung auf die Idee gekommen ist, einen Song von Neil Young aus dem Jahr 1973 zu covern, den Titeltrack nämlich seines damaligen Albums On the Beach, den wir hier gehört haben in der Joachim-Version. Und nicht nur das, im Remix der Label-Kollegen von den Principles of Geometry, Mainstream. In dieser Art haben sie das hier, so wie ihr Album heißt, auch gefertigt in lupenreinem 140 BPM. Das ist schon erstaunlich. Hier kommt so ein something. 1 Live 4, auch der britische Produzent Fantastic Mr. Fox, den wir hier im Verbund mit der Folksängerin, zumindest ist sie zumeist in diesem Kontext anzutreffen, Denai Moore, gehört haben, knüpft im Grunde mit einem Track, der soulig, gospelartig daherkommt, an eine Tradition, die zumindest, wenn man sie auf jüngere Geschichte beschränken will, aus meiner Sicht ganz klar auf James Blake natürlich zurückgeht. Fantastic Mr. Fox, ein guter Track, wie ich finde, der phasenweise mich beeindruckt, so mit diesem stumpfen Bassdrum Hyatt Beat. On My Own, so heißt die 12er, und daraus haben wir den Titeltrack gerade gehört. Dieses Sohn-Album finde ich wirklich durch die Bank richtig klasse und gut. Tremors heißt es, und daraus hörten wir eben Musik. Schauen wir gerade auf die Uhr, wir haben noch eine gute Viertelstunde. Ich möchte noch das ein oder andere zumindest anreißen, ohne hier in irgendeine Hektik zu verfallen. Und dazu gehört definitiv das punktgenau jetzt erschienene Album der jungen belgischen Band Amatorski, die auf ihrem letzten Album so ein wunderschönes kleines Lied hatte, an dessen Titel ich mich jetzt spontan aus der Hüfte leider nicht mehr erinnere. Aber das war genau das, was man so gemeinhin auch einen Radiohit nennt. Das konnte man auf jeder Welle wirklich rauf und runter spielen mit so hübschem Glockenklang und hohen Gesangsmelodien und überhaupt sehr fein und zerbrechlich das Ganze, sehr anmutig. Der Rest des Albums sehr schwer verdreht, psychedelisch, so nach innen gekehrt. Da finde ich unterm Strich und im Ganzen das neue Album wesentlich zugänglicher. From Clay to Figures heißt es, und es spart erneut nicht mit echten Tricks, guten Einfällen und wirklich verblüffenden Arrangements, wie vielleicht auch der jetzt folgende Titel verdeutlichen kann, insbesondere wenn es so an die letzten 40, 45 Sekunden dieses etwas mehr als 3,5 Minuten langen Stückes geht. Das heißt Fragment, wie das Fragment. To you. Amatorski, From Day to Figures. Musik aus dem neuen Album der belgischen Band. Wenn ich eben so ein bisschen hier mit Uhrzeit erwähnte, herumspielte, und das könnt ihr ja nicht sehen, dass ich so dann immer nach links schaue, da hoch zur Wand, da hängt nämlich eine, dann hatte ich natürlich unter anderem auch den Record Store Day im Kopf, der am kommenden Samstag, jetzt Samstag, also in zahlreichen auch deutschen Plattenläden eben stattfindet. An diesem Tag werden zahlreiche exklusive Vinyle angeboten von Bands worldwide gewissermaßen, die teilweise sogar eigens für diesen Tag Songs produzieren, die dann auf 7-inch, auf 10-inch, 12-inch Albumlänge veröffentlicht werden. Da sei nochmal drauf hingewiesen. Und es ist naturgemäß, weil vieles oder fast alles natürlich exklusiv ist oder eben auch erst kurz vorher angeliefert wird, etwas schwierig für mich vorab schon da etwas im Radio zu spielen. Aber so der ein oder andere Track wird einem da doch im Vorfeld dann zumindest digital zugespielt. Und so freue ich mich hier zum wiederholten Mal zum Beispiel auf eine 10-inch aus Finnland verweisen zu können, auf der sich 6 wirklich großartige finnische Acts befinden. Als 10-inch kommt das Ganze, ist weltweit auf 5000 Stück limitiert. 1000 Vinyls werden nach Deutschland kommen. Und das Schöne daran, sie kosten nichts. Sie sind also nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst in den entsprechenden Shops erhältlich. 6 Acts, darunter auch die The New Tigers zu finden mit dem Titel Keep Cool, den ich hier einfach mal spielen möchte. Record Store Day jetzt am Samstag, das ist der 19. April. So Später im Jahr werden The New Tigers, die wir hier hören, dann auch ihr Album veröffentlichen, auf dem dieser Track dann natürlich enthalten sein wird. Jetzt auf der exklusiven 10-Inch übrigens auch die wunderbare Mirelle Wagner, die ich bei anderer Gelegenheit schon gespielt habe, ebenfalls aus Finnland, deren neues Album auch in diesem Jahr dann auf dem amerikanischen Sub-Pop-Label erscheinen wird. Archie Bronson, Outfit, We Are Floating. Die beste aktuelle Single, die ich kenne vom Archie Bronson Outfit, We Are Floating. Trotzdem rede ich ganz kurz rein, möchte euch eine wunderschöne, friedliche, harmonische, vorösterliche Woche wünschen. Bedanke mich bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Ich bin raus. Ciao.